Hallo Fritz, heute wirst du uns etwas erzählen über die Schule in Neu-Pasua und dann auch noch über die relativ kurze Zeit, wo du an der Lehrerfortbildungsschule warst. Ich hatte ja in Belgrad die Bürgerschule nicht beenden können. Da bin ich also sozusagen, wurde eine Grenze ja sowieso zwischen Kroatien und Serbien festgelegt, sodass ich immer über eine Grenze fahren musste. Das wurde damit jetzt behoben, indem ich also in Neu-Pasua, da auch eine Bürgerschule war, das letzte Jahr dann dort absolviert habe. Und in dieser Bürgerschule in Pasua war allerdings die vierte Klasse eigentlich nicht das, was ich erwartet habe. Ich hatte ja in Belgrad noch Stenografie gelernt, aber zur Schreibmaschinen schreiben lernen kam es nicht dazu. Und in Pasua wurde das gar nicht gemacht. Eigentlich war das mehr oder weniger ein Abschluss einer achtjährigen Schule. Und damit war das also für die Weiterbildung allerdings ausreichend, um dann mit einer Lehrerbildung fortzufahren. In Pasua hatte ich eigentlich ja so mit den Nachbarskindern Kontakt, auch mit denen aus der Schule Kontakt. Ich hatte auch Kontakt mit den Konfirmanden da. Ich hatte eigentlich keine besonderen Erlebnisse da, kann mich nicht erinnern, dass da noch was anderes war als ja, Lernen, Spielen, ein bisschen Geländespiele gemacht, wie das damals so bei der Hitlerjugend Usus war. Man hat auch bei den Veranstaltungen in Uniform mitgemacht. Das war alles etwas lascher als in Belgrad. Übrigens, in Belgrad war ja auch die Hitlerjugend sehr damit beschäftigt, bei der Aufbau eines Barackenlagers für die Aufnahme von Auswanderern, die aus der ehemaligen rumänischen, das war damals noch rumänisch, Bessarabien und Dobrudscha. Und diese Gegend, da lebten viele Deutsche auch, die wurden dann bei einem Abkommen zwischen Hitler und Stalin, wurde das Land an Russland einfach übergeben und die deutschen Siedler wurden ausgewandert. Und zwar ausgewandert nach, ja, ich glaube, das war das Westpreußen damals, in der Gegend von Posen im jetzigen Polen, ja. Das war daneben ein großes Lager für etwa 1000 Auswanderer, die mit Fuhrwerk oder per Schiff da angekommen sind. Und Kind und Kegel Ja, und und da hatten wir diese Baracken aufgebaut, also wie Jüngeren natürlich eher so die Handreichungen und eben auch Ställe für die Pferde aufgebaut. Und auch ich habe es noch erlebt, wie das Lager gefüllt worden ist. du hast ja mal auch gesagt, es waren auch Leute aus Bessarabien drunter. Ja, das waren ja nur Bessarabien, nur Deutsche aus Bessarabien und Dobrudscha. Das waren diese zwei Gebiete im Osten von Rumänien, die an Russland grenzten. Und das hatte sich dann der Stalin einverleibt, ja, mit einem Pakt, den Hitler mit Stalin ja schon 1939 gemacht hatte, als er Polen überfiel, hat sich Russland nicht bewegt. Ne? Ein Gegengeschäft Ja, hat quasi. sich nicht entgegengestellt. Ja. Da hatte ich es auch erlebt, wie das so ist, wenn man da mit Fuhrwerken ankommt, alles da vollgepackt und auch alle Deutsch redeten. Das war dann auch also nichts Neues. Man hat ja erwartet, dass es deutsche Siedler sind, nicht? Und die sind also schon auch von den Weit russischen her. Kaisern vielleicht im 18. Jahrhundert dorthin gebracht worden, die dann auch Land ja, Landwirtschaft betrieben haben, Gepachtet, ja. aber sie hatten das Land nicht kaufen können, sondern sie waren gepachtet von den einheimischen Grafen, nicht? Die ja selbst ja keine Landwirtschaft betrieben haben, sondern eben Bauern hatten, die das für sie getan haben. Und da haben sie Pacht bezahlen müssen, beziehungsweise auch, das weiß ich nicht, aber ich kann mir denken, das würde nicht reichen, wahrscheinlich auch noch Abgaben an den Früchten, die man geerntet hat, nicht? Kommen wir zurück zu der Schule. Mir ist noch in den Sinn gekommen, dass du mal über das Schulhaus gesprochen hattest, was ihr da in Neu-Pasua hattet, oder war das in Belgrad das schöne Schulhaus, das du als groß empfandest Ach so, damals? ja, das ist, also das war Das ja in die Schule Belgrad. in Belgrad, die ich da besucht hatte, war ja eine moderne Schule für damals, die ist ja gebaut worden 1936 vom Deutschen Reich, und auch die Lehrer, die da eingestellt waren, waren alles Deutsche, Reichsdeutsche aus, ja, eben aus Deutschland. Und dieses Haus war sozusagen ein Beispiel oder ein, ja, ein Modell, wie eine Schule aussehen musste, nicht? Und da waren große Fenster, große Zimmer, und man hatte auch einen sogenannten Physiksaal, der dann so schräg rauf wie so eine, Ein wie Auditorium ein quasi. Auditorium, und auch ein Werkraum, wo man also, sag mal, diese, man hat ja auch den Stimper der, wie heißt es, eine Lehrstunde Werken. Werken, Und bei ja, diesen Werken konnte Kartonage man haben wir noch gesagt. da wurde das dann in diesen Werkraum gemacht. Der war auch groß, ein großer Saal mit allen Maschinen, beziehungsweise Messern und was man so schnitzen konnte, und das und jenes war da vorzufinden. Dann war auch noch also ein kleines Schwimmbad. Ich schätze, dass es vielleicht maximal 10 Meter lang waren, mehr nicht, 10 mal 10 vielleicht oder 5 mal 10, wo man hätte schwimmen lernen sollen. Dazu kam es eigentlich nicht. Da fehlte es offenbar an Lehrer oder auch die Kinder müssten ja dann ja auch Badeanzüge Anzüge. haben, und das war wahrscheinlich für die Eltern einfach zu teuer, nicht? Dass Ja. man dann den Kindern und den Mädchen da so noch das bezahlen müsste, ne? Frage dazu wäre dann, also der Schwimmunterricht hat nicht stattgefunden, Nee, dann nicht aber das statt. wäre dann getrennt gewesen wie Turnen, Mädchenturnen und Knabenturnen, oder habt ihr zusammen als Klasse geturnt, oder wie wäre das? Wie Mädchen und Jungen, die Ja, waren immer zusammen. immer zusammen. Ja, zusammen. Ah, vielleicht Nur bei aber. Werken weiß ich jetzt nicht, ob die da immer dabei war, ob die da alternativ, nicht alternativ, sondern eben Ja, sozusagen für gleichzeitig. Mädchen, was weiß ich, vielleicht sticken oder nähen oder was weiß ich, was die gemacht haben, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur von den Jungs, wir haben sehr viel Laubsägearbeiten machen können, nicht? Amas, das war ja allerdings alles noch im Rahmen einmal, ich glaube nicht mal einmal in der Stunde, einmal in der Woche, sondern einmal in 2 oder gar in einem Monat, nicht? Hat Okay. man mal Werken gehabt, nicht? Aber das Schulhaus hat dir auch immer Das gefallen, das hast Schulhaus war du. sehr modern, da waren so im Treppenhaus waren Bilder von der Autobahn und dann auch so von, wie zum Beispiel der Isthmus von Korinth, nicht? War das so ein schönes Bild, das war wunderbar, da fuhr dann gerade so ein Schiff unten, kann ich mich noch gut erinnern. Und bei der Autobahn, welcher Abschnitt es war, war mir nicht bekannt. Wafer war drunter gestanden, vielleicht wo die Autobahnstelle da ist, aber das hatte ich gar nicht lesen können, das war zu weit weg. Das waren so die In Erinnerungen Belgrad. von der Schule. Ausflüge kann mich nicht erinnern, dass man Ausflüge gemacht hat. Wann seid ihr Das ist dann schon mal auf möglich. der Donau gefahren? Ja, das war da allerdings keine Veranstaltung der Schule, sondern die Donaufahrt war die Veranstaltung der Hitlerjugend und der Jungmädchen, nicht? Da waren so die, sagen wir mal, die 9 bis 15-Jährigen Ja. waren da auf dem Schiff. Und da hatten wir dann eben von Belgrad aus bis zum Eisernen Tor. Da war ja doch die Schiffbarmachung, später war es nicht mehr schiffbar. Es erst, was weiß ich, nach dem Zweiten Weltkrieg ist dort überhaupt eine Staumauer gemacht worden. Man hat das Wasser gestaut. Also wenn man in die Eiserne Tor reinfährt, ja, dann kommen sozusagen Die Dardanellen, ja, also so, Flussschnellen, Wasserschnellen. und da konnte man keine Schiffe machen. Das heißt, wo die aufgehört haben, das war also ein schmaler, vielleicht 200 Meter breiter Durchfahrt. Und unterhalb dieser Enge hatte man dann eine Sperrmauer gemacht, sodass man da das Wasser heben konnte und über diese Schwellen hinwegfahren konnte mit dem Schiff. Das hatten wir damals nicht. Wir konnten so weit rein, soweit es noch schiffbar war, und dann war es aus. Dann musste man aussteigen oder halt wieder zurückfahren. Das war so der Ausflug von Belgrad bis dahin. Ja, vielleicht 100 Kilometer. Ich weiß nicht, Ja, schön. ob es 100 Kilometer waren. Also Aber ich dann glaube, das war das sicher. ein mehrtägiger Ausflug, Nein, das nein, sind. also man muss es weniger gewesen sein. Ich meine, ja, es war nicht mehrtägig. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass wir da auf dem Schiff übernachtet hätten. Das war nicht, so groß war das gar nicht. Man musste überhaupt dann aufpassen, wenn man dann da diese eine Stelle am Eisernen Tor reingefahren ist am Anfang, dass nicht alle auf eine Seite gingen. Da hieß es dann, war eine Durchsage vom Schiff. Alle sollen sich entscheiden, ob sie in der rechten oder linken Seite sind. Nicht nachher alle links oder alle rechts laufen, um zu gehen. Das Schiff schwankt dann zu sehr. Das darf es nicht. Also Aber, kommen wir zurück auf Neu-Pasua, ja. wo dann das Schulhaus etwas weniger prunkvoll war, aber immerhin ein Schulhaus und ein Jahr hast du dort Ja, ein verbracht. Jahr habe ich dort verbracht. Das war ja so ein Schulhaus, wo man immer, obwohl ich kann mir vorstellen, dass da auch 20 Kinder in der Klasse waren, mindestens. Obwohl von den Bauern haben die wenigsten vielleicht die Bürgerschule besucht, sondern die waren zufrieden mit vier Volksschulen. Das war eigentlich damals das Minimum, was man machen musste, und dann war es eben ja nur einigen möglich. Man musste da vielleicht auch etwas Schulgeld zahlen, das weiß ich nicht. Aber Nicht, sonst aber hast da kann ich keine mich erinnern, aufregende. besonderen Feiertag, das war irgendwie, hat er zusammengehangen mit der Hitlerbewegung. Also jedenfalls ein Feiertag, vielleicht der Machtübernahme, könnte es Oder sein, nicht? Hitlers Ja, Geburtstag. oder Geburtstag, ja, Geburtstag vielleicht eher, denn das war ein schönes Wetter. Und da sollte ich also die Schillersglocke vortragen. Schillersglocke. Ja, vorher habe ich mich begeistert, aber nachher habe ich gedacht, mein Gott, das sind so viele Strophen. Auswendig Auswendig rezitieren. vortragen, und dann hatte ich das runtergeleiert. Allerdings habe ich dann darum gebeten, dass ein anderer man stand in Reih und Glied. Und ich stand in der Vorderreihe. Und hinter mir stand einer, der mir also im Zettel Stichwörter gegeben hatte, wenn ich mal Ein Souffleur. ein Souffleur sozusagen, nicht? Aber wie oft er eingreifen musste, kann ich mich auch nicht erinnern. Aber es war schon sehr, da habe ich das erste Mal, was war ich da? 15 oder 14? 14 wahrscheinlich. 14? Habe ich dann das vortragen müssen, hatte ich schon etwas Bammel. Aber es ging dann auch gut. Und sonst war es kein aufregendes Schuljahr. Musstest du dann eine Prüfung machen für die Lehrerfortbildungsschule, eine Eintrittsprüfung? Ja, nein, jetzt will ich noch mal etwas, fällt mir gerade noch ein, weil wir jetzt gerade beim Schiller waren. Ich musste auch in Belgrad, war das, in der letzten Klasse, da hatten wir was von Goethe durchgenommen, und zwar ein Gedicht, Wasserspiele, glaube ich, wie das heißt. Walle, walle, manche Strecke, all zum Zwecke, Wasser fließe, und so Das weiter. ist Kennst der du das? Zauberlehrling. Zauberlehrling, genau. Den Zauberlehrling musste ich also, ja, den haben wir gelernt, also haben wir als Aufgabe gehabt, Zauberlehrling auswendig zu lernen. Und der Lehrer mal dann das also gesagt, also geprüft, jetzt kommt der, du kommt der, da bin ich dran gekommen. Und dann habe ich das etwas schauspielerisch noch eben das gemacht, nicht? Und dann war der so begeistert, da musste ich in der Woche fast in jeder Klasse das vortragen. Ja, also das war doch, ja, Die das war Geister, lustig, die ja. er rief, Ja, der Geister, die wurde er das rief, Lernen. ja. Ja, mehr oder weniger. Ja, Gut, also. kannst du mir dann auch sagen, wie sich dann das abspielte, dass du ja von zu Hause weggingst an diese Lehrerfortbildungsschule? Da waren ja deine beiden Brüder schon gewesen. Du musstest aber weg von zu Hause. Christian ist ja auch Lehrer. Der ist ja 9 Jahre älter, der war doch schon Lehrer in Neu-Passau. Nicht als Lehrer, sondern als wir nach Passau übergesiedelt sind, war der schon Lehrer. Ja? Und zwar in der Batschka war der Ort hieß Werbas. Und das war etwa in der Mitte von der Batschka. Da war eine Lehrerbildungsanstalt für Deutsche. Und da war der im Internat und hatte also den Lehrer Abschluss gemacht, da hat er auch seine Frau kennengelernt, die auch Lehrerin war, nicht? Und das nur so vorweg. Und dann, als das Kroatien sich abgegrenzt hat gegen Serbien, hat man dann in Kroatien auch eine Schule aufgemacht, ein Institut, also für Lehrerbildung. Es war also nicht so, dass man dann, also jeder, der da Lehrer werden wollte, konnte da sich einschreiben lassen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Aufnahmeprüfung machen musste. Man hatte, was weiß ich glaube 4 Jahre da studieren ist vielleicht übertrieben, aber so Ja, Lehrerberuf gemacht. Lehrer Das ist Seminar, das würde ich sagen. ja, das ist ja auch Lehrerpräparandi. Lehrerpräparandi, also vorbereitet. Vorbereitet. Man hatte zwar einen Abschluss, aber das war schon ein praktischer dann Ein Lehrer, da Beruf, warst du ja? fertiger Lehrer. Ja, Ne? ja, ja. Und da war ich eingeschrieben, dass im September 43, oder? 44, im Frühjahr, also im Mai, war Schluss mit der letzten Klasse. 44, da war ich ja etwa schon. Noch nicht 15, 15 Jahre, nicht? ja. So, und dann hat man sich einschreiben lassen müssen, nicht? Das habe ich selber nicht gemacht, ich weiß nicht, ob das mein Vater gemacht oder der Christian, der da versiert war. Jedenfalls habe ich dann die Austra ja, Aufforderung, hab, ja, soll es genau, kommen. habe ich, ja, vor allen Dingen habe ich ja die Unterkunft im Internat noch erreichen müssen, nicht? Und da war also offenbar genug Platz, da habe ich dann auch, es waren noch welche von Paso auch dabei, ich war nicht der Einzige, das waren, glaube ich, so viel ich weiß, mindestens zwei noch. Ich habe noch ein Bild noch gehabt, das müsste ich auch noch in meinen alten Bildern finden, wo wir noch, wir drei, die von Paso waren, da in Osijek spazieren gingen, nicht? Ja, das war dann sozusagen das letzte Bild in Osijek. Und da war eben am Anfang, da musste man auch sich zu einem Instrument entscheiden. Man muss ja auch als Ja, Lehrer ein Instrument, spielen welche lernen. Qualität weiß ich nicht mehr, aber jedenfalls musste ich auch eine Geige mitbringen. Ne? Da hatte ich also noch eine Geige, um also auf der Geige was zu spielen, nicht? Also zu lernen. Das war auch ein Geigenunterricht. War dann, wie ich mich so erinnere, schon zweimal in der Woche, war also Musik. ein Unterricht. Und das andere waren alles noch so gängige, also ich weiß nicht mehr genau, was für Fächer, aber ich kann mir vorstellen, da war alles drin, ob da jetzt Verhaltensunterricht oder sowas war, kann mich nicht erinnern. Und es Also es waren war auch nur so, Jungs. das waren nur Jungs, Ja. ja. Also jedenfalls in der Klasse. Die erste Klasse kann mich nicht an Mädchen erinnern, aber es könnte ohne weiteres sein, dass die Mädchen extra waren. vielleicht in der gleichen Schule, aber halt, da sind wir noch nicht so richtig zusammengekommen. Und es war ja nicht lange, es war ja, September hat es angefangen, nicht? Stell mal vor, nach September kommt Oktober. Und Oktober 44 bin ich dann schon weg. Es war ja gerade knapp 2 Monate da, nicht? Also viel kann ich nicht gelernt haben, nicht? Aber du hast noch Erinnerungen an Ossi und die Schule und das Schulgebäude. Schulgebäude allerdings auch, ich weiß auch nicht, wie die Bänke aussahen. Das weiß ich alles nicht. Ich habe auch jetzt, wo wir doch da waren, in der Donau, ich hatte nicht hundertprozentig sagen können, dass das ein Déjà-vu ist, also dass es da oder da war. Das ist weg. Da war ich wahrscheinlich zu kurz. Nicht? Ich kann mich erinnern ja, nur weil ich das Bild habe, kann ich mich erinnern, dass wir da spaziert sind, aber mehr nicht. Ich weiß auch nicht, welche Lehre da war, ob da einer war, den ich mochte oder so. Das war nicht da. Aber so an den Schlafsaal oder an Essen? Ja, oder? Auch das kann mich nicht, doch, ich kann mich erinnern, einmal sind wir auch in Osek bombardiert worden. Das war in Osijek. Ja, das war schon ein Internat. Da haben wir auch Doppelbetten gehabt. Und, Stockbetten. Ja, Stockbetten, ja. Und da musste man mal in den Keller gehen. Das war hier in Osijek. Da wurde ja auch schon gekämpft. Beziehungsweise Belgrad wurde bombardiert oder sagen wir mal die Städte wie Budapest oder sowas, nicht? Oder beschossen oder. Also ich kann es wirklich nicht sagen. Jedenfalls waren mal Alarm und wir mussten in den Keller. Das ist noch eine Erinnerung von der Lehrerbildungsanstalt in Osijek. Damals hieß es zwar für die Kroaten Osijek, aber für die Deutschen war das Esek. Und in Wirklichkeit weiß ich nicht, ob das so was Ungarisches ist. Ne? Und als du dann die Schule verließest, wir kommen noch darauf, hast du dir keinen Moment Gedanken gemacht, ja, das darf ich nicht, ich darf doch nicht dein Schulinternat einfach verlassen, weil ich jetzt mich ja, da der Familie anschließe zur Flucht? Ja, das war schon eben eine gewisse, ein Notfall. Ich habe nur mitgekriegt, also Belgrad wird evakuiert. Wie? Damals gab es kein Handy und kein Radio für jeden Menschen. Wir hatten zwar immer einen Volksempfänger, aber in der Schule hattest du keine Möglichkeit, was zu hören. Nur, ja, was man so in der Zeitung vielleicht liest, aber ich habe keine Zeitung gelesen, aber ich kann es nur gehört haben. Da wird jetzt aus Belgrad kommen jetzt Leute. Da habe ich gedacht, da gehst du mal zum Bahnhof. Denn ich kenne ja einige, nicht? Also habe ich erwartet, dass ich da Jungs von Belgrad finde. Da kam dann ein Lazarettzug, also ein Lazarettzug mit so Rotem Kreuz und so weiter, nicht? An den Fahrzeugen oben und seitlich, nicht, dass sie erkennbar sind. Und da habe ich das so geguckt und dann plötzlich sehe ich da meine Schwägerin aus dem Fenster gucken. Und darauf war das mir jetzt gleich, aber was macht mir das? Was machst du da? Ja, wir gehen jetzt heim ins Reich. Die Mutter sitzt da drin und weint und die Kleine, meine Nichte, nicht, die war ja gerade mal vielleicht 8 Monate oder was, die war da auch in dem Abteil. Dann habe ich mitgekriegt, dass sie also die Möglichkeit hatten, mit diesem Zug wegzukommen, weil sie ja keine sagen wir, Bauern waren, die ja mit ihrem Fuhrwerk dann evakuiert worden sind. Ja? Also geflüchtet, muss man schon sagen. Nicht? Denn die deutsche Wehrmacht hat dann gesagt, ihr müsst gehen, ihr werdet da kein gutes Ende finden jetzt. Mhm. Nicht? Denn das Militär ist ja auch schon weggegangen. Ne? Und da habe ich dann gesagt, ja, und ich? Ja, und dann meinte ich, da komm halt mit rein. Das ist ja die Sache, da bin ich noch schnell in die Internat zurückgerannt, das war Gott sei Dank nicht weit und hat dann einen Koffer mit meinen Sachen zusammen gemacht, was ich da so hatte. Vor allen Dingen auch noch ein Überzug, ein Bettzeug, musste man ins Internat mitbringen. Ne? Das habe ich geschnappt und habe dann einen Zettel hinterlassen. Ja, ich bin mit meinen Eltern heim ins Reich. Und Richard und Christian waren ja auch da, aber die hatten Unterricht gehabt, nicht? Die waren in der gleichen Gleichen Schule und Schule. haben unterrichtet. Ja, nein, nein, Richard war in einer höheren Klasse, aber der Christian hat da auch unterrichtet, nicht? Der war auch da. Und die waren aber nicht im Krieg. Sie waren doch dann Nein, auch nein, nein, eingezogen. nein, der Ich Richard kann war ja mir das. gerade 3 Jahre älter als ich, das war also 17 oder was war der da, nicht? Also Und dort waren sie nicht eingezogen, eingezogen. Ja, insbesondere Richard nicht. Christian auch ja, nicht. Christian auch nicht. Ne? Das war ja auch, es waren ja, die Prinzergen-Division wurde ja gebildet von Freiwilligen eigentlich. Wobei ich meine, es waren nicht alle freiwillig, aber es waren meistens Bauernsöhne. Nicht? Aber dein Vater war Ja, schon ja. Ja, eingezogen. gut, der war eingezogen die war nur der SS unterstellt, es war eine Bahnpolizei, nicht? Die nur eine Aufgabe hatte, die Strecke zwischen Belgrad und Agram, damals, oder Zagreb heute, von Partisanen zu bewachen, eigentlich, nicht? Das war ja auch ein Himmelsfahrtskommando. Aber die Christian, wieso der nicht dabei war, der hatte natürlich, der war ja dann bei der Hitlerjugend ja auch ein Chargierter, ich denke, er hatte immer eine weiße Schnur, das heißt, er war Stammführer. Das heißt, Stammführer, das sind vier Fähnlein, ein Fähnlein waren etwa 150 Kinder, also da kannst du dir vorstellen, das waren dann fast 500 Kinder. Aber ich kann mir nicht ganz erklären, warum ein erwachsener Mann, der er schon war, 9 Jahre älter nicht eingezogen wurde, Ja, nur der ältere Vater, der schon gut, das 50 war war. eben ja, der war ja eigentlich, die wurden ja nicht eingezogen. Mein Vater war ja eingezogen, war er ja damals 40 Jahre alt, nicht? Oder 43 Jahre alt noch praktisch ein, wie soll man Ja, sagen, noch einer, der wehrfähig. Soldat werden konnte, nicht? Und die anderen, ja, da haben sie gemeint, na, die Bildung ist noch jetzt wichtiger. Solange wir noch andere haben, die wir einziehen können, können wir die nehmen. Also, während du davon ranntest, und damit denke ich, schließen wir das Kapitel Ja, Schule. also da muss ich noch sagen, ich hatte ja gar nicht gewusst, wann der Zug wieder weiterfährt. Aber das Risiko bin ich eingegangen, ohne es zu wissen. Nicht? Bin ich einfach Ohne zu losgerannt wissen. und zurückgekommen bin ich dann und der stand immer noch da. Nicht? Da bin ich einfach eingestiegen. Und dann war ich da so In dem Abteil in dem alleine Abteil zuerst. mit, da hat eben die Schwägerin mit einem Kind eben doch ein Abteil zugewiesen Okay. bekommen, was sie Und die dann, wo Mutter niemand mehr nicht anders mit. reinkam. Nicht? Und ich war dann einfach da. Und also ich habe es richtig verstanden, während du weggingst, wussten dein Bruder Richard und Christian im Moment erst, als sie deinen Zettel fanden, Fanden, dass du jetzt weg bist. genau. Und nachher weißt du nicht mehr, was dort in Osijek Ja, würde. weiter Es lief. war wahrscheinlich, was ich herausgekriegt habe, sind die auch, vielleicht eine Woche später, wurden sie auch eben umgesiedelt, also nach Österreich. Die kamen dann Evakuiert. auch dahin, sind ja wahrscheinlich auch mit, das weiß ich nicht, ob sie jetzt, wie sie dahin gekommen sind. Jedenfalls, es ist ja eine ganze Schule, Schule. da waren ja mehrere Jahrgänge, nicht? Der Richard war in der vorletzten Jahrgang, also im dritten Jahrgang schon dort. Ne? Das heißt, der hatte noch ein Jahr lang zu machen, nicht? Also eine Prüfung, also Den wieder Abschluss. Abschluss. Ja? Und da wäre ich ja letztlich auch hingekommen. Nicht? Ja, klar. Aber dadurch, dass ich da zufällig am Bahnhof war, nicht? Und so, da habe ich also schnell entscheiden müssen, bleibe ich jetzt da, weil ich ja nicht wusste, wie geht es jetzt. Aber ich habe ja gar keinen dann. Also vom Vater wussten wir auch nicht allzu viel, als dass er da. Nicht? Also da war schon Also, eigentlich. damit ist mal für dich in diesem Abschnitt das Kapitel Schule war beendet. Nachher kam ein neues Kapitel mit neuer Schule, neuer Ort. Deshalb schließen wir das jetzt hier auch ab. Nein, Und die ich will ja noch, Flucht. es fällt mir noch eine Episode ein. Das war noch in Neu-Passau als Schüler. Da war, hat man mal, ja, hatten wir ja auch einen, sagen wir, waren wir bei der Hitlerjugend, war ja auch so ein Jungzug, Fähnlein und so weiter aufgebaut. Und da hatten wir mal ein Feldlager gemacht in der Fruška Gora. Das ist das so ein Höhenzug, der da Richtung Novi Sad an der Donau war, nicht? Und da hatten wir also ein Zeltlager aufgebaut und haben da ja, ein bisschen Militär gespielt, nicht? Und da haben wir dann auch Wache, immer nachts Wache gehalten, mit Parolen und letztlich alle 2 Stunden abgewechselt, nicht? Und da war ich mal bei einer, was weiß ich, das war aber nachts, nicht? Da hatten wir Taschenlampen, nicht? Und ja, keine Gewehre oder sowas, man muss nur aufpassen und dann Alarm schlagen. Und dann haben wir Raschen gehört. Raschen gehört. Und dann, na, ich habe die Hosen voll gehabt. Was ist das jetzt? Und dann haben wir zunächst mal geguckt, ob wir was sehen können. Wir können da gar nicht sehen. Und hat immer wieder geraschelt und so. Ne? Und so haben wir gedacht, ah, das, aber wir können jetzt noch nicht sagen, was es ist. Wenn wir jetzt Alarm machen, müssen wir ja sagen, was es ist. Und dann haben wir festgestellt, plötzlich, dass das eine Kuh ist. Nicht? Da war ja, also in der Gegend war ja auch so ein Bauer, der da seine Kühe da einfach da rumlaufen ließ. Und wieso die da nachts noch da rumlief, entweder hat die da sowieso geschlafen, ist dann von uns geweckt worden und hat mal gucken wollen, was da ist. Ne? Denn wir haben ja, um die Angst zu überwinden, ja auch Lärm gemacht, dass die anderen verschwinden. Und da war es dann so, dass wir auch jeden Tag haben wir ja zu essen gekriegt und da haben wir solche Näpfe gehabt, so Kamellen, sagen ja, was wir weiß denn, ich, so eine, aus Metall. aus Aluminium noch sogar. Und da waren 2 kleine Henkel dran. Und da kann ich mich ganz gut erinnern, da war man mal Bohnensuppe gekriegt und da musste man mit dem also dahin und dann hat man dann an der Ausgabestelle da so ein großer Löffel voll gekriegt, also Schöpflöffel voll gekriegt. Und das war natürlich heiß und bei Aluminium war das sofort alles heiß, nicht? Und da habe ich gemeint, es ist raffiniert, wenn ich also den Löffelstiel ja, durch diese Halterung durchmache, ne? Und damit kann ich es dann tragen. Und das ist dann natürlich Umgekippt. umgekippt und über meinen Oberschenkel. Und dann, also das war kochend heiß. Und dann bin ich an den Bach gelaufen, da war der Bach, da lag laufen, da habe ich gemeint, weil ich das so mit dem Wasser da rumgemacht habe, das zu kühlen, habe ich gemeint, ah, das ist jetzt noch ein Grashalm da hingekommen, den muss ich wegnehmen. Jetzt war das schon eine Blase. Die Haut, die habe ich dann plötzlich auch Abgerissen. weggerissen. So schnell war da eine Blase. Und dann wusste man gar nicht, ja, da war ich praktisch krankgeschrieben in dem Lager. Da musste ich da immer was für sich, was man damals drauf getan hat, Öl oder Ei oder Eiweiß oder sowas, das musste ich da immer einschmieren. Hat mich weiter nicht gestört, aber es war halt vielleicht gefährlich, dass sich was anderes noch entzündet. Aber es war dann eigentlich so die letzten 4 Tage. Nicht? Dann sind wir sowieso dann heimmarschiert bis zum Zug mit Gepäck. Und das war also auch verbunden da. Nicht? Sonst war das immer offen. Nicht? Und ja, erst daheim, also es war weggeheilt. Und jetzt sieht man überhaupt nichts von dieser Verbrennung. Okay. Ja, Verbrennung. Hast du nicht auch einmal mir erzählt, irgendwo hast du dir Kaffee mit Kaffeesatz über das Bein oder den Nein, Arm das, nein, nein, geschüttet? nein, das war, nein, das war, das war das, die Episode nur Mit mit der der Bohnensuppe. Bohnensuppe. Nee, Und also, hast dich nicht gereut, dass du dann im Krankenzimmer liegen oder im Zelt nein, liegen nein, nein, musstest? war das gut, also, ja. Was man da gemacht hat, war nicht unbedingt die Sache, was mir gefallen hat. Nicht? Also da rumraufen und das und jenes. Nicht? Geländespiel hat immer damit geendet, dass man sich dann ja irgendwie, wenn die 2 Parteien zusammenkommen, dann gerauft hat. Nicht? Und da war ich kein Freund davon und auch kein kein Könner. Ne? Und das war gefährlich Und dann, ja. außerdem war das, ja gut, das hätte jetzt ja sowieso nicht machen dürfen. Ne? Aber, oder habe natürlich schon bei gewissen, was man lernen musste, man musste einiges über die NSDAP kennenlernen und musste wissen, was ein Horst Wessellied ist, das hat man dann auch gelernt und dann musste man auch wissen, wann Adolf Hitler geboren ist und sein ganzer Werdegang. Das waren so eine sechszeilige Biografie. Biografie von dem, die musste man dann schon wissen. Dann hat man auch runterleiern können. Sowieso, wenn man dann, ich war ja auch schon Jungzugführer, das heißt, ich war, hatte ich da wenn sie alle da waren in Belgrad, schon in Belgrad war ich Jungzugführer, ne? Und dann in Neu-Passau war ich es dann auch. Nicht, das werden, wenn sie alle immer kommen, dann waren es 30 Kinder. Leute, ja, Mit Kinder. knapp 15 Ja, Jahren ja. habe ich mit denen was machen müssen. Ja. Ja, was haben wir immer gemacht? Marschiert Und gesungen. und gesungen. Lieder auswendig gelernt. Ja. Naja, Und gut, in der also. Schule hattet ihr dann alles immer nur Lehrer, keine Lehrerinnen. Das interessiert mich noch. Und du hast ja auch gesagt, Christian habe seine Frau doch dort an dem Lehrerseminar oder in dem Dorf halt kennengelernt. Nein, also eine Lehrerin hatte ich nur in Belgrad, hatten in Belgrad, und zwar in der serbischen Sprache. Und das Das war so hast eine du gut. schwarzhaarige, also da, die habe ich mich verliebt, die war so, wie soll ich sagen, Rassige. rassig, ja, obwohl ich gar nicht gewusst hätte, was ich mit der anfangen soll. Ja, klar, aber man kann Aber sich schon jedenfalls, man hat verlieben, schon das die geht. gerne, Ja. die habe ich gerne gesehen, und Serbisch war ja auch, Das ich hast du weiß gar mal nicht zur mehr. Schule Wir haben es ja, Belgrad gesagt, man hat ja ja. in der Hauptsache die zyrillische Schrift geübt, gelernt, und ja, die Sprache, die ganze Grammatik hat man eigentlich gar nicht so. Man hat es als Kind schon gekonnt. Nicht? Man hat vielleicht es etwas in die Form gebracht, nicht? Warum ich denn so sage und so weiter. Nicht? Aber das hat man im Deutschen ja auch schon gehabt, Grammatik. obwohl nicht so. Nicht so, wenn ich so an die Schule vom Andreas denke, was die da schon gemacht haben, das habe ich nie gemacht oder nie mitgekriegt. Auch nicht Also, im Gymnasium später, in nein, Deutsch, nein, auf nein, Deutsch, nein, naja, Grammatik. Grammatik auch nicht, auch Ja. nicht, auch nicht groß. Das war eigentlich alles schon, da hat man, sagen wir, Schriftsteller durchgemacht, also sowieso die Größen der deutschen Schiller, Goethe, Lessing und alle Im diese, Gymnasium also ja, später. alle diese Stücke auch, die da waren, haben wir auch gelesen, nicht? Das war dann erst im Gymnasium, das Gymnasium habe ich woanders gemacht. Ja. Ja, ich denke, wir schließen hier die Schule ab. Ja. Wenn dir noch was in den Sinn kommt und kannst du es später noch einflechten. Und das nächste Ja. Kapitel, denke ich, ist dann die Flucht Die Flucht ab auch, diesem sicher. Waggon, wo du Ja, da ja, eingestiegen ja, bist. ja. Schön, danke.